Doch die Flöhe, wie sich die Mitglieder selbst nannten, wollten bald nicht mehr die Unterhaltungskaspern für das Bildungsbürgertum spielen. Und so sattelten sie auf Pop- und Rockmusik um und sangen Rock auf Deutsch. Beeinflusst wurden sie von amerikanischen Gruppen wie den Mothers of Invention rund um Frank Zappa. Die Musik sollte Transportmittel für die politischen Botschaften der Flöhe sein. Als letzter kam 1973 Fridolin Engsing zu der Gruppe. Er erinnert sich, wie es bei ihm anfing. Und er sagte, du, bei den Flöhen, der eine, der Pianist, der will aufhören. Der will in das Schweizer, der will in die Schweiz zurück. Geh doch da mal hin, das kannst du bestimmt. Ja, und dann bin ich da hingegangen. Und dann haben sie mit mir eine Aufnahmeprüfung gemacht in irgendeiner Kneipe. Abends um 10 Uhr, wo ein Klavier stand, rammelvolle Kneipe, so in Köln. Wo man dann, und ich noch ganz brav, mit dem Velo Solex bin ich da hingefahren. Und hab da irgendwie versucht, am Klavier was hinzukriegen. Und das hatte alles nicht. Irgendwann meinte der Schlagzeuger, ich soll jetzt mal endlich mal ein Tango spielen oder sowas. Und dann haben wir das so improvisiert, was ich mir so unter Tango vorstellte. Und dann meinte er, das wäre gut, ja, dann wäre es in Ordnung. Hey, hallo Stift, hol mir mal eine Flasche Bier. Hey, hallo Stift, komm mal eben her zu mir. Hey, hallo Stift, wiege mal die Bude hier. Hey, hallo Stift. Die Geschichten, die die Flöhe erzählten, spielten im Arbeitermilieu oder die Gruppe griff aktuelle Themen auf, so etwa den Putsch in Chile im Jahr 1973. Ende der 70er Jahre zählten die Flöhe zu den Wegbereitern. Mit dieser Initiative wandten sich schon damals politisch engagierte Musiker gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Doch die Kritik der Flöhe richtete sich nicht ausschließlich gegen rechts, sondern auch gegen die SPD und gegen die Gewerkschaften. Die wurden zuweilen als Juniorpartner des Kapitalismus gescholten, obwohl Flo de Cologne oft für Gewerkschaftsorganisationen auftrat. Es stinkt, der Kapitalismus stinkt, er stinkt, der Kapitalismus stinkt, es stinkt, der Kapitalismus stinkt und alle riechen es und alle halten sich die Nase zu, statt die Augen aufzumachen und zu sehen, woher der Gestank kommt. Ende der 60er Jahre und in den frühen 70ern sprossen überall Politrockpflanzen. Das Publikum hatte dabei die Qual der Wahl zwischen soft und hart, poetisch und unverblümt, Blues und Rock, Beat und bald auch Reggae, Punk und New Wave. Die Liste der Namen war endlos. Lokomotive Kreuzberg, Tonsteine Scherben, Franz K., Oktober, Checkpoint Charlie und so weiter. Nicht zu vergessen die Schmetterlinge aus Wien, die zunächst internationale Folklore machten, dann aber zu deutschen Texten mit politischen Themen übergingen. In der Proletenpassion, einem ihrer Hauptwerke, blickten sie in einer Art musikalischer Geschichtswerkstatt auf die jüngere Geschichte zurück. Das Werk war aus der Perspektive der sozial Schwachen, der Bauern und Arbeiter geschrieben und behandelte die Bauernkriege, die Französische Revolution, die Pariser Kommune von 1871, die russische Oktoberrevolution, die Nazi-Diktatur und schließlich die Gegenwart. Willi Resetaritz zum Beispiel sang die Geschichte vom finnischen Lokomotivführer Jalava, der Lenin nach Russland hineingeschmuggelt hatte. Jetzt saust die Grenzstation vorbei, die Birken stehen nackt. Die Lokomotive 293 schnauft in erhöhtem Takt. Und Jalava lacht in den Wind, in den Oktoberregen. Heizer, wenn wir drüben sind, dann wird sich was bewegen. Jetzt schneidet der Oktoberwind die letzten Äpfel an, die an den kahlen Bäumen sind, an der finnischen Eisenbahn. Jalava, Jalava, du Finne, was lachst du so gegen den Wind? Ich lache, weil meine Sinne alle beisammen sind und weil uns die Fahrt in den Bahnhof hinter der Grenze führt und Wladimir Iljitsch Ulyanov, mein Heizer, die Flammen schürt. Ja, ba, ba, ba, da, ba, ba, ba, da, ba, ba, ba, da, ba, ba. Ja, unser Anliegen damals war, man kann schon sagen, der Sozialismus im Sinn von einer besseren Welt. Wobei wir natürlich schon 1969, als wir uns gegründet haben, angetreten sind als Kritiker des real Existierenden. Also spätestens nach 68 Prag war fast jeder ordentliche Linke natürlich ein Gegner des real existierenden Sozialismus, logischerweise. Und wir haben gesagt, das ist nicht der Richtige. Den Richtigen, den gilt es vorzubereiten. Und da ist dann als eines der Werke die Proletenpassion entstanden, sozusagen mit dem Auftrag, das sollte auch dann in der Zukunft passieren, in der näheren oder ferneren, das haben wir so nicht genau benannt. Also sozusagen vom Inhaltlichen, glaube ich, muss man nichts wegnehmen bei der Proletenpassion. Etwas politisch naiv war wohl die Hoffnung, dass sozusagen ein schöner und für alle gerechter und guter Sozialismus denkbar und möglich ist. Nach 1968 entstanden auf der Linken die unterschiedlichsten politischen Gruppen und Grüppchen, die sich bald erbitterte Scharmützel lieferten, meist verbaler Art, manchmal aber auch handgreiflich. Die Musiker konnten sich aus solchen Flügelkämpfen weitgehend heraushalten. Es gab allerdings auch Richtungsstreit musikalischer Art. Da kritisierte ein politisch engagierter Jatzer die eingängigen Melodien der Schmetterlinge. Ein anarchistischer Sponti bemängelte, die Politrocker seien sterbenslangweilig, trivial, bemüht und pädagogisch. Auch die Flöhe mussten mit der Kritik an ihrem Stil bzw. am Niveau leben. Aber was zählte, war nicht das Urteil der Kritiker, sondern das des Publikums. Dick Stettler, ehemals Mitglied der Flöhe. Uns hat nur gejuckt, ob noch das Publikum kam. Und das waren mal mehr, mal weniger, aber bestimmt immer so 150 bis 200.000 pro Produktion, also pro Programm. Das war immer so alle anderthalb Jahre, dass wir ein neues Programm gemacht haben. Und wir haben ja seit Beginn der 70er Jahre nicht mehr Antworten gegeben, sondern haben viel mehr Fragen gestellt. Das wissen viele Journalisten nicht mehr. Die kennen die Anfänge, die so diese Agit-Parolenlieder. Das wird immer weggelassen. Also diese Fragestellungen, die wir gemacht haben, muss denn dieses Leben so verlaufen, wie es verlaufen soll? Die stand ja eigentlich immer mehr im Vordergrund. In einem Lied aus dem Jahr 1980 thematisierten die Flöhe Sucht- und Drogenabhängigkeit. Sie erzählten die Geschichte von der Prinzessin auf der Nadel. Und sie fragte den Vater, ob das alles ist, das Auto, das Haus und dass du Meister bist. Auf der Hütte fünf Tage die Woche die Plackerei und fünf Nächte ist die Angst mit dabei. Und der Vater packt die kalte Wut zum Schuften und Placken, da bin ich gut. Im Krieg bin ich gewesen und von der Arbeit krank, dein Bett ist gemacht und das ist der Dank. Und dass die Leute schon reden, das bringt mich ins Grab. Und in der Nacht haut die Prinzessin nach Nürnberg ab. Und die Prinzessin steigt auf die Nadel und beginnt auf der Spitze den Tanz. Und sie ruft, Mensch, Vater, ich fliege. Und sie ruft, Mensch, Alter, ich kann's. Mit einer Abschlusstournee verabschiedete sich Flo de Cologne vom Publikum. Das letzte Konzert fand am 16. Mai 1983 in Köln statt. Die Leute, die es damals schon gekonnt haben, das sogenannte Stiel- und lupenreine Zeug, ja, die haben ja nun diesen für mich wirklich schmerzlichen Niedergang der ganzen Popmusik sozusagen eingeleitet. Dadurch waren sie in der Lage, daraus eine Massenware zu machen. Das war immer eigentlich nicht das, was wir wollten. Deshalb sind wir auch eigentlich mit der neuen deutschen Welle sind wir im Prinzip freiwillig untergegangen. Damit wollten wir eigentlich nichts zu tun haben. Wo auf einmal mehrheitsfähig wurde, das, was früher mal ein rebellisches Medium war. Soweit der bittere Rückblick der ehemaligen Flöhe Fridolin Engsing und Dick Stettler. Dick Stettler ist wie fast alle Politrocker der Musik trotzdem treu geblieben. Er arbeitete auch nach der Auflösung von Flo de Cologne mit Fridolin Engsing zusammen. Beide musizierten aber auch mit anderen. Stettler machte zusammen mit Helmut Ruge 7 Jahre lang musikalisch-literarisches Kabarett und schrieb die Musik für ein zeitkritisches Musical. Augenblicklich arbeitet er an Kinderliedern. das gegen diese ganze Hip-Hop-Sample-Kacke, sondern wieder handgestrickte und handgemachte Musik. Ich am Klavier, ein Akkordeonist dabei und wahrscheinlich noch ein Bläser. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich denke, dass das auch wieder kommen wird. Dass wieder, zumindest auf dem musikalischen Bereich, sich das wieder mehr durchsetzt, dass die Leute wirklich wieder selber arbeiten. Und nicht mehr die Computer und Maschinchen arbeiten lassen und programmieren vorher, sondern dass auch die Zuschauer das nicht mehr wollen, dass sie da permanent beschissen werden. Da bin ich eigentlich optimistisch. Die Krähe krahambra krakra. Die war nur zur Winterzeit da. Sie kam aus wo weiß wer. Das liegt fast am Eismeer und krächzte recht heiser krakra. Der Gockelhahn Franz Kickeri sah so eine Krähe noch nie. Er sagt zum Huhn Frieda, sag, wer ist denn die da? So fragte der Franz Kickeri. Fridolin Engsing arbeitet dagegen auch gern mit Computern. Augenzwinkernd erzählt er, wenn Computermusik, nachdem sie mal out war, einen zweiten Frühling erlebt, komme ich ganz groß raus. Seit den Zeiten der Flöhe schrieb Engsing Lieder für Kinder, Musik für Theaterstücke, Hörspiele, Filme und Fernsehserien. Zuletzt wagte er einen Seitensprung. Mit inzwischen runden 40 Jahren begann er eine Ausbildung als Motorrad-Zweiradmechaniker. Die letzte Aktion vor dieser Motorradlehre war eine Tournee mit Lutz Görner. Und da bin ich schwer betrogen worden. Und finanziell und auch künstlerisch. Und da war ich stinkesauer. Und da habe ich gesagt, jetzt will ich mit der ganzen Musikkacke erstmal nichts mehr zu tun haben. Und mit diesen Typen nicht mehr. Und da habe ich dann halt einfach meine Motorradmechanikerlehre angefangen, bin zum Arbeitsamt gegangen. Hab das, was wir als Flöhe eigentlich nie gemacht haben, habe ich mal versucht zu machen. So Feldstudie mit persönlichem Engagement. Und ich habe das durchgesetzt, dass meine Umschulung vom Arbeitsamt genehmigt wurde. Als Komponist kann man nicht mehr leben. Die zahlen halt jeden Monat 100 Mark Fahrtkosten in die Kreisstadt, wo ich da meine Lehre mache, und bezahle die Berufsschule. So, und ansonsten musst du sehen, wie du durchkommst. Naja, dann mache ich jetzt seit 2 Jahren da rum. Ist ein guter Finger hier, siehst du ja. Mein Mitlehrling, der jetzt gerade Geselle geworden ist, sagte, naja, Professor, das ist mein Spitzname da, Professor, ich bin habilitierter Zweiradmechaniker inzwischen. Ein guter Mechaniker bist oi wei, hat er gesagt, ne? Und das ehrt mich dann. Aber ich werde in dem Beruf natürlich nicht weiterarbeiten, weil das ist schwere Arbeit. Immer auf den Knien rumrutschen, sondern mir tun jeden Abend die Füße weh. Ich bin bekloppt, ich bin froh, im Juli habe ich die Gesellenprüfung, dann ist aber gut. Mal sehen, was man dann macht. Mitte der 80er Jahre lösten sich auch die anderen Politrock-Bands auf. Manchen ihrer Mitglieder gelang aber der Absprung in das kommerzielle Rockgeschäft. So waren die Mannen von Lokomotive Kreuzberg bald wieder in. Ebenso Rio Reiser, dessen Gruppe Tonsteine Scherben hochverschuldet von der Bühne ging. Die Schmetterlinge treten noch regelmäßig als Kindertheater auf, allerdings ohne Willi Resetaritz. Er gastiert zusammen mit der Gruppe Chefpartie als Ostbahn-Kurti wieder in vollen Sälen und singt Rock und Rhythm and Blues in Wiener Dialekt. Bei Auftritten in Deutschland spricht Resetaritz die Überleitungen allerdings auf Hochdeutsch. Sein Pseudonym bezieht sich auf eine Bahnlinie in Wien. Die Ostbahn trennt die Arbeiterviertel Simmering und Favoriten voneinander. Der Weiße kann er den wirklichen, echten, alten Blues überhaupt nicht spielen. Außer er ist aus Simmering. Oder Favoriten. Aber nur aus den Teil von Simmering und Favoriten, was in der Nähe von der Ostbahn ist, wer es kennt. Wenn einer von dort ist, dann spielt er den wirklichen, echten, alten Blues. Genauso wie der wirkliche, echte, alte Blues-Schwarze. Nur anders. Ja. Problem dabei ist, dass das für uns und für die, die diesen Dialekt reden, gedacht und geschrieben war und wird, wo man halt ganz viel zwischen den Zeilen verpacken kann, wo erst wenn man den Dialekt und die Bedeutung der einzelnen Wörter kennt, sich das sinnvoll erschließt. Und warum man dann halt über die Grenzen Ostösterreichs mit diesem Dialekt hinausgehen, weiß ich selber nicht. Also zunächst mal war es die Nachfrage. Aber was die Leute dazu bewegt, sich dafür zu interessieren, weiß ich nicht. Sie können sicherlich nicht alle Feinheiten verstehen, aber vielleicht erahnt man es. Vielleicht begreift man, was da los ist, auch wenn man jetzt nicht weiß, was diese Zeile alles mit impliziert. Jetzt kennen wir uns seit Sonntag. Und ich weiß noch nichts von dir. Jetzt zeig mir uns seit Sonntag. Und ich darf immer nur das Vorteil dir. Du sagst, ich muss Geduld haben. Bis das dein kleiner Pudel Vertrauen hat zu mir. Mal bös, mal liebevoll erzählt Ostbahn-Kurti Geschichten von kleinen, einfachen Leuten. Dramen und Märchen aus dem Alltag. Im Konzert spricht er die Besucher an, als stammten sie alle aus Simmering und Favoriten. Oder als wüssten sie zumindest dort Bescheid. Es ist kein Politrock mehr, doch die Songs sind alles andere als unpolitisch. Einerseits ein Stehen zu einer Vergangenheit aus ärmlichen Verhältnissen im Arbeiterbezirk, dass man das toll findet und nicht etwa verbergen will. Und ja, dass man irgendwie schon auch zu den sozial Schwachen hält, dass man gewisse Verhältnisse kritisiert. Das wäre nicht direkt kritisiert. Ja, und dann gibt es halt einen Punkt, dass wir von diesem, sozusagen, es ist ein bisschen so ein Scheiß-mir-nix-Zugang, wo man sagen, eigentlich ist uns alles wurscht, nicht? Und nur langsam kommt man drauf, es ist nicht alles wurscht. Aber vordergründig sagen wir, lasst uns in Ruhe, uns ist eh alles wurscht. Und wir wollen auch Ruhe haben und wollen unser Viertel Wein trinken und sonst ist uns alles ganz, ganz egal. Das ist so ein bisschen so ein leicht ironisierter, cool, obercool Zugang. Aber der muss auch ironisiert werden. Und dahinter versteckt sich soziales Engagement. Wo wir aber ganz bewusst und massiv auftreten, das ist halt Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus. Und da verlassen wir diese obercoole Position und machen massiv Werbung, wenn du so willst, für Ausländerfreundlichkeit und haben uns in diese ganzen österreichischen Kampagnen da schon an vorderster Stelle auch mit da eingereiht. Dass man heute nicht mehr so agitprop-artig vorgehen kann. Ich glaube, heute muss man viel stärker sozusagen das Gesamtkulturelle sehen, dass man sozusagen viel mehr mit einbeziehen muss, weil es ja auch diese Parteilichkeit nicht mehr gibt. Diese agitprop-artige Musik war ganz klar auf parteiliche Haltung gerichtet, die sie gegen andere Haltungen gerichtet hat. Jetzt ist gerade nicht aktuell das Protestlied oder das politisch engagierte Lied. Nicht ganz aktuell. Die Politrockgruppen gründeten sich nicht zufällig in der bewegten 68er-Zeit. Ausgehend von den späten 60er-Jahren, in denen der Muff unter den Talaren gelüftet wurde, trugen sie zur Meinungs- und Geschmacksbildung nicht nur der sogenannten 68er bei, sondern vor allem auch der Jüngeren, die 1968 noch Kinder waren. Texte und Musik entfernten sich dabei immer stärker vom parteiischen Agitprop. Wenn wir nichts bewegt hätten, dann wärst du nicht hier. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wir stehen in Meyers Lexikon. 24 bin hier Taschenausgabe. Punkt 3, ungefähr jeden, den ich treffe aus meiner Generation oder jünger, weniger die Älteren, wissen, was Flo de Cologne ist, war und sonst was. Und erzählen mir dann, wo die mal bei uns gesehen haben. Natürlich haben wir viel bewegt. Nicht nur einfach, dass man bekannt war, sondern dass viele Leute das zum Beispiel in ganz anderer Form umgesetzt haben. Sei es Studenten, die dann später vielleicht an ihrer Schule etwas anders die Pädagogik handhaben oder handgehabt haben. Ein großer Teil davon ist natürlich weggebrochen, ist es völlig bürgerlich geworden und sitzt halt nun in diesen Segelflugzeugen oder Motorflugzeugen, die hier über uns fliegen. Ja, das war vielleicht auch einer von der APO. Aber trotzdem ist da ein Prozentsatz hängen geblieben, die das eben für sich in ihrem Leben anders gemacht haben. Und ich denke auch, es gibt überall noch so Gegenentwürfe. Halt im Kleinen, nicht im Großen. Im Kleinen. Es gibt mehrere, die zusammen noch was machen, die zusammen ihre Kinder erziehen oder die zusammen irgendwas herstellen. Ich denke, dass wir da, weil wir ein Bestandteil dieser Gegengesellschaft damals waren, wie eben auch viele Filmemacher, wie auch Theaterleute, wie auch, ich weiß nicht, alle möglichen Künstler in allen Bereichen, dass wir da mit einen Anstoß gegeben haben. Im Februar 1993 gelang Fridolin Engsing, der mittlerweile im Bayerischen lebt, ein ganz besonderer Anstoß. Der Motorradmechaniker Azubi, Jahrgang 1950, bewegte einen jungen Mitlehrling dazu, auf der Abschlussfeier ihres Berufsschuljahrganges eine Rede zu halten und half ihm dabei mit einem alten Text der Flöhe. Die Rede war ein Riesenerfolg. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, ich könnte Ihnen erzählen, was es mit berufsfremden Tätigkeiten im Ausbildungsbetrieb auf sich hat. Praxisfernen Prüfungsinhalten, Lehrherren, denen der tägliche Arbeitsdruck wichtiger ist als die Lehrlingsausbildung. Aber da dies eine Abschlussfeier ist, tue ich's lieber nicht. Ich könnte Ihnen erzählen, dass der Lehrling das Recht hat, mindestens einmal am Tag vom Meister persönlich angesprochen zu werden. Das Wort Mozoi gilt dabei als ausreichend im Sinne des Lehrvertrags. Aber da dies eine Abschlussfeier ist, tue ich's lieber nicht. Hey, hallo Stift, hol mir mal eine Flasche Bier. Hey, hallo Stift. Hey, hallo Stift, wie gemein die Bude hier. Hey, hallo Stift. Ich könnte Ihnen erzählen, dass ich beinahe meine Lehrstelle geschmissen hätte, als mein Chef während eines Wolkenbruchs verlangte: Stift, jetzt da geht's nauf und spritzt ihren Darm. Unterbodenschutz nauf. Und dass da draußen in Ström ringt, macht dem Wachs überhaupt gar nichts. Aber da ich dies auf einer Abschlussfeier erzähle, habe ich's dann doch nicht geschmissen. Ich könnte Ihnen zum Schluss noch erzählen, dass einige Mitschüler die Ausbildung abgebrochen haben, andere nicht zur Prüfung gegangen sind und wiederum andere die Prüfung nicht geschafft haben. Ich könnte Ihnen noch stundenlang solche Geschichten erzählen. Aber da es ein Buffet gibt, tue ich's lieber nicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Hey, hallo Stift, hol mal eben Klopapier. Hey, hallo Stift, du bleibst heute länger hier. Hey, hallo Stift, bring mir noch eine Flasche Bier. Hey, hallo Stift. Politrock, ein Nachgesang. Sie hörten eine Sendung von Klaus Raths. Die Texte sprachen Andrea Hörnke-Tries und Peter Benjamin Reding. Ton und Technik Renate Tiffert und Walter Joost. Hans-Peter Schnicke führte zur Zeit 3.